Okay. Okay, der Martin ist wieder soweit. Jetzt kommt das Lied. Das ist nicht extra für den Abend hier geschrieben. Das Lied heißt "Euch gibt uns die Kraft". Es handelt von der Zeit, wo wir angefangen haben, Musik zu machen, so Anfang der 80er Jahre, 82, 83. Und wir uns die alten Bands aus England, Infrariot, Business und so weiter, alle inspiriert haben. Und ich hoffe, dass in dem Sinne, wie die alte Oi-Bands, dass es wieder auflebt in Deutschland und auch hier in Österreich, dass die alte Oi-Sache wieder auflebt, die nichts mit Politik zu tun hat, sondern rein nur Spaß und Freude an der Sache. Und jetzt alle, Oi gibt uns die Kraft.